Noch lange nicht auf Wiedersehen, dann bleiben wir noch stundenlang am Haus durchstehen. Ach, wie schön, wenn ich die blonde Inge abends nach Hause bringe. Dann ist es für uns beide ein Genuss. Dann kommt ein langer, dann kommt ein langer, dann kommt ein langer, langer Abschiedskuss. Dann kommt ein langer, dann kommt ein langer, süßer Abschied.